Karin Cowboy, was machst du so? Stehst auf der Schneeschaufel und fragst dich wieso? Zuerst löst alles, dann gibt's kein Bein. Dann gilt der Schuss für alles und alles ist vorbei. Wer lebt denn schon in einem Blumensalon?